Irland, ein junges Kämpfer, hört es so gerne den Trommelschlag. Als Irland, ein junges Kämpfer, hört es so gerne den Trommelschlag. Trommelob, sei fit, Trommelob, sei fit, Trommelob, sei fit, la, aha, Trommelob, sei fit, Trommelob, sei fit. Das Bierlala in der Schule kam, das setzte sich auf den Bahn. Das Bierlala in der Schule kam, das setzte sich auf den Bahn. Sei mir früher, sei hey, sei mir früher, sei hey, sei mir früher, sei Bierlala, aha. Sei mir früher, sei hey, sei mir früher, sei hey. Das Bierlala in der Kirche kam, das hörte sich in der Tür. Das Bierlala in der Kirche kam, das hörte sich in der Tür. Komm herein, sag hey, komm herein, sag Bierlala, aha. Komm herein, sag hey, komm herein, sag hey. Komm herein, sei Bühlala. Als Bühlala gestorben war, so wollte sie ihn begraben. Als Bierlala gestorben war, so wollte sie ihn begraben. Lebe noch, sag hey, lebe noch, sag hey, lebe noch, sag Bierlala, aha, lebe noch, sag hey.